Die Schätze des Königs Biskala. Biskala, der König von Ziprosia, war für seine unermesslichen Reichtümer berühmt, die im Königsschlosse gehortet waren. In seiner Schatzkammer hatte er alles, was sich aus Weißgold und Gelbgold nur verfertigen ließ, aus Uran und Platin, aus Hornblende, Rubinen, Onyxen und Amethystkristallen. Gern wartete er bis über die Knie in Kleinodien und Juwelen, und er pflegte zu sagen, so eine Wertsache gebe es gar nicht, dass er ihresgleichen nicht auch zu eigen besäße. Die Kunde von dieser königlichen Prahlerei gelangte zu einem trefflichen Konstrukteur. Der war bei Wismut, dem Herrn über die Diaden und Triaden, die kugeligen Sternhaufendörfer, eine Zeit lang Oberstfügermeister und Leibzuschneider gewesen. Nun begab sich der Konstrukteur an den Hof Biskalas und verlangte dort, vor dessen Angesicht geführt zu werden. Als er sich aber im Thronsaal vorfand und den König auf einem geschnitzten Stühlchen aus zwei riesigen Brillanten sitzen sah, da verschwendete er keinen Blick an die goldenen Fußbodenfliesen mit den Tarsien aus schwarzem Achat, sondern sagte geradewegs zum König, sofern dieser ihm die Liste der eigenen Wertstücke vorweise, wolle er selbst, der Konstrukteur Creatius, ihm auf der Stelle ein Kleinod zeigen, wie es der Königsschatz nicht enthalte. »Gut«, sprach Biskala, »gelingt dir dies aber nicht, so werde ich dich mit Magneten über meinen silbernen Schlosshof schleifen und mit goldenen Stiften vernageln und dann deinen Schädel, in Iridium gefasst, am Sonnentor aufhängen, zum Schrecknis für alle Maulhelden.« Sogleich wurde denn auch die königliche Vermögensliste gebracht. 140 Elektronenfuchser hatten bei größtmöglicher Eile 6 Jahre daran geschrieben. Creatius ließ die Riesenfaszikel in den schwarzen Turm schaffen, den ihm der König für 3 Tage zur Wohnung eingeräumt hatte, schloss sich dort ein und erschien andern Tags vor Biskala. Zum Empfang hatte sich der König mit solchen Schätzen umgeben, dass der weiße und goldene Widerschein sich in die Augen einbrannte. Doch unbeirrt bat Creatius, man möge ihm ein Körbchen gewöhnlichen Sand bringen oder Erde oder auch Müll. Als dies geschehen war, schüttete Creatius auf das Gold der Fliesen die fahlgraue Masse aus und steckte eine Sache hinein, die er zwischen 2 Fingern gehalten hatte. So winzig war sie, dass sie einem nimmer verlöschenden Fünkchen glich. Im Nu fraß sich der Funke in das graue Häufchen hinein und verwandelte es, vor des Königs erstaunten Augen, in ein bewegliches Kleinod, das klingelnd und lichtpulsend wuchs, immer größer und schöner, so dass es den toten Reiz der Kleinodien verdunkelte und alle Anwesenden die Augen schließen mussten, versehrt von der Schönheit, deren Übermaß keiner ertragen konnte. Denn sie steigerte sich immer zu. Der König selbst schirmte sein Gesicht und rief, »Genug!« Da verneigte sich Creatius, der Konstrukteur, und setzte ein zweites, ein schwarzes Fünkchen auf das vollerblühte Spielchen spiel dich. Dieses aber wurde in einem einzigen Augenblick wieder zum simplen, fahlgrauen Klumpen verkrusteter Erde. Großer Zorn und Neid verbissen sich da in dem König Biskala. »Dafür, dass du Schande über mich gebracht hast, drohe ich dir den Martertod an«, sprach er. »Doch auf das nicht gesagt werde, ich hätte dich durch Betrug gefangen gesetzt und entgegen meinem königlichen Wort schleifen und 4 teilen lassen, will ich dir 3 Proben aufgeben. Gehst du heil daraus hervor, so schenke ich dir Gesundheit und Freiheit. Meisterst du aber die Proben nicht, dann wehe dir, Fremdling.« Creatius sagte nichts und stand ruhig da, während Biskala in seiner Rede fortfuhr. »Nun die 1. Probe. Wenn du alles zu tun vermagst, wie du dich gebrüstet hast, dann geh noch diese Nacht in meine unterirdische Schatzkammer. Damit du mir aber bezeugen kannst, bis in ihr Herz vorgedrungen zu sein, will ich dir sagen, dass sie 4 Stockwerke hat. Ihr letztes ist weiß wie Schnee und ganz leer. Darin steht nur ein brillantenes Ei. Es ist hohl und beherbergt eine metallene Kugel. Morgen, genau zu Mittag, sollst du ins Schloss kommen und mir diese vorweisen, für jetzt magst du fortgehen.« Da verneigte sich Creatius und ging. Aber der grausame Biskala hatte ihm einen Hinterhalt bereitet. Denn selbst wenn der Konstrukteur glücklich in die Schatzkammer dringen konnte, war es doch wohl unmöglich, heilen Leibes die Metallkugel herauszutragen. Die war nämlich aus purem Radium gedreht. Mit furchtbarer Strahlung senkte sie die Mauern und 1000 Schritt im Umkreis trübte sie jeden Verstand. Als die Nacht herabsank, trat Creatius aus seinem Turmgelass und ging zum Schloss. Abseits der Postenkette, die von Zinne zu Zinne Parolen weitergab, griff er in die Brustfalte seines Gewandes, zog ein kleines Döschen hervor, setzte auf die flache Hand drei milchige Funken und blies darauf. Sie blähten sich zu perlheller Weiße auf, sie hüllten die gewappneten Wächter in Wolken und solcher Nebel kam auf, dass niemand einen Schritt weit sehen konnte. Da ging Creatius zwischen den Schildwachen durch und die Treppen hinab. In einem Saal endlich, dessen Decke aus Chalcedon war, die Wände von Chrysoberyll, die Bodenfläche aber aus Smaragden, so dass sie wie ein blauer See inmitten edler Felsen aussah, erblickte Creatius die Schatzkammertür und davor eine schwarze, gliederfüßige Maschine. Über ihrem Rücken aber wölbte sich die Luft wie eine erhitzte Glasplatte. »Sag mir, welches der Ort ist«, sprach die Maschine, »der weder Wände noch Mauern noch Gitter hat und den nie jemand verlassen hat und nie jemand verlassen wird.« »Der Kosmos ist dieser Ort«, erwiderte der Konstrukteur. Da wankte die Maschine auf ihren acht Beinen und fiel mit solchem Getöse auf die Smaragdplatte hin, als kollerten die Gewichte vieler Uhren über die Kristallfläche, plötzlich von den Ketten abgeschnitten. Er schritt über die Maschine hinweg, packte einen purpurnen Funken aus und trat dicht vor die Schatzkammertür, die aus einem einzigen Titanblock gemacht war. Hier ließ Creatius das Fünkchen los. In leuchtendem Bogen schlüpfte es ins Schlüsselloch. Bald tauchte daraus ein weißer Spross hervor. Ihn fasste Creatius zart, rückte daran und zog aus dem Loch ein Büschel zitternder Halme oder Saiten, das sich aus dem Fünkchen entwickelt hatte. Dies besah er und las die darin gespeicherte Botschaft ab. Dem Biskala musste ein trefflicher Handwerker gedient haben, dachte er, dass er die Schatzkammer gar mit einem Atomschloss auszurüsten wusste. Denn in der Tat führte zur Schatzkammer kein anderer Schlüssel als einer aus einem Atomwölkchen. Dieser Gasschlüssel musste in die Öffnung geblasen werden, so zwar, dass Atome der seltensten Elemente, als da sind Hafnium, Technetikum, Niobium und Zirconium, in ganz bestimmter Reihenfolge die Zuhaltungen drehten, damit die riesigen Riegel in ihren Lagern zurückweichen konnten, geschoben von elektrischem Strom. So ging denn der Konstrukteur im Finstern aus dem Vorhaus der Schatzkammer fort und verließ die Stadt. Im Bergland des Planeten begann er bei Sternenlicht, die zum Werk benötigten Atome zu sammeln. »Da habe ich 60 Millionen aus Niobium«, sagte er sich eine Stunde vor Tagesgrauen, »und hier aus Zirconium 1,007 Milliarden. Da sind auch 116 aus Hafnium. Aber wo nehme ich Technetium her? Davon gibt es auf diesem Planeten nicht ein Atom.« Er blickte zum Himmel auf. Das erste Morgenrot entfachte sich schon und kündigte den Sonnenaufgang an, und auf einmal lächelte der Konstrukteur, denn er begriff, jene Atome gab es auf der Sonne. Der schlaue Biskala hatte den Schlüssel zu seiner Schatzkammer im Sonnenstern verborgen. Creatius entnahm dem Döschen, das ihn stets begleitete, ein unsichtbares Fünkchen, das war aus härtester Strahlung gemacht, und er entließ es aus der offenen Hand der weiß emporsteigenden Sonne entgegen. Zischend verschwand es. Keine 15 Minuten vergingen und im Himmel erzitterte die Luft, denn die Technetiumatome, aus der Sonne gebracht, hatten noch Sonnenhitze in sich. Der Konstrukteur fing sie alle ein, wie sumsige Insekten, schloss sie zu den übrigen ins Döschen und ging zum Königsschloss, denn die Zeit rückte schon heran. Der Nebel lag noch immer da, demnach sahen die Wachen nicht, dass Creatius in den Tiefbau lief und den Gasschlüssel ins Türschloss hineinblies. Creatius neigte sich hin und hörte die einzelnen Zuhaltungen schnappen. Doch die Tür regte sich nicht. »Du hast dich doch nicht etwa geirrt, mein Fünkchen. Das kann mich den Kopf kosten«, sprach er und schlug zornig mit der Faust auf die Tür. Und das letzte aus der Sonne geholte Technetiumatom, das noch nicht ganz erkaltet war und deshalb den Weg verfehlt hatte, drehte nun die störrische Zuhaltung, und die Schatzkammertür, ebenso dick wie breit, öffnete sich leise. Creatius lief ins Innere und durch ein Gemach, das von Smaragden grün wie der salzige Ozean war, und durch ein zweites, von Saphiren gleichsam himmelentrücktes, und durch ein drittes, brillantenes, das Regenbogenfarben wie Stacheln in die Augen stach, und hielt zuletzt in dem Saal, der so weiß war wie Schnee, und erblickte das diamantene Ei. Doch die Wucht der Strahlung trübte das Denken sogleich. Deshalb kniete Kreatius auf der Schwelle nieder und duckte sich. Nun erst erahnte er des Königs Hinterlist. Kreatius schüttelte blindlings Funken aus dem Döschen, die waren grau und schwarz wie die Nacht, und sie entfalteten sich zu einer flaumigen Mauer und umgaben ihn, und so ging er zu dem brillantenen Ei. Und er kehrte zurück, wie von zottigem Gewölk umgeben, und trug die Radiumkugel. Er schloss die Tür der Schatzkammer und ging ins Königsschloss, denn die große Stadtuhr begann eben 12 zu schlagen, und Biskala lachte sich ins Fäustchen, weil er sich ausmalte, wie er nun den Konstrukteur, den Spötter, an Magneten umherschleifen würde. Da ertönte klingender Schritt und Helle schoss empor, denn Kreatius trat in den Saal und warf die Radiumkugel auf die Fliesen, so dass sie bis an den Fußschemel des Königsthrons rollte. Auf ihrem Weg aber erstarb der Glanz der Kleinodien und die Wände erblindeten unter der schweigenden Strahlung. Der König erbebte, sprang beidbeinig auf und versteckte sich hinter dem Thronsitz. Auf allen Vieren, unter Bleischilden gedeckt, mussten sich die 40 stärksten Elektritter langsam der furchtbar lodernden Kugel nähern. Sie stießen sie so lang mit Lanzen, bis sie aus dem Gemach rollte. Da musste König Biskala zugeben, dass die erste Aufgabe erfüllt sei. Und sein Herz brütete Zorn ohnegleichen.